DJ-Set on air. Sputnik Heimspiel. Heute mit Nico Young. We'll be right back. Reset bei Sputnik? Klar doch. Sputnik Heimspiel. Jetzt mit Nico. Ja. Thank you.

DJ-Set on Air. Sputnik Heimspiel. Jetzt mit Nico Young. für tausende Party-Pieps auflegen? Sputnik Heimspiel. Schick dein Set an 21-4x-die-Null@mdr.de. I'm not afraid to Sputnik. Heimspiel. Thank you. DJ-Set on Air. Sputnik Heimspiel. Jetzt mit Nico Young. Thank you. DJ-Set bei Sputnik? Klar doch. Sputnik Heimspiel. Jetzt mit Nico Young. Yeah.